Wir haben doch schon alles. Ein Mensch, der sich unvollständig fühlt, ist anfällig für Angst, Gier, Neid und Eifersucht. Er wird häufig erleben, um sein Glück kämpfen zu müssen. Und hat er denn mal einen Sieg errungen, wird er ihn nicht wirklich genießen können. Er ist leicht von außen manipulierbar, denn er wird von dem unbestimmten Gefühl angetrieben, hey, da fehlt doch was. All seine Versuche, das Fehlende zu ersetzen, zum Beispiel durch Geld, Dinge, Menschen, werden langfristig scheitern, denn sie dringen nicht zum Kern des Problems vor, der Illusion seiner Unvollständigkeit. Wie entsteht Mangelbewusstsein? Dazu gibt es viele Theorien. Zum Beispiel die Theorie, dass die gefühlten Defizite auf unsere Erfahrungen in der Kindheit zurückzuführen sind. Oder auf die Erfahrungen in der letzten Inkarnation. Oder. Dagegen sprechen für mich Begegnungen zum einen mit Menschen, die in ihrer Kindheit alles hatten, auch emotionale Zuwendung, und dennoch von einem starken inneren Hunger angetrieben wurden, und auch jenen, denen Schreckliches widerfahren ist und die dennoch aus einer unerschütterlichen inneren Quelle heraus zu strahlen scheinen. Ich glaube, ein Mensch, der nicht weiß, wer er wirklich ist, der ist anfällig für Mangelbewusstsein. Unser Verständnis davon, wer wir in Wahrheit sind, definiert auch unseren Glauben, was wir brauchen. Kulturen, die von einer geistigen Essenz, nennen wir sie Seele, des Menschen überzeugt waren, hatten sicher eine andere Vorstellung vom Reichtum als die meisten heutzutage. Wohlgemerkt, hier geht es darum, woran wir wirklich in der Tiefe glauben und nicht, was wir uns an der Oberfläche versuchen, weiß zu machen. Den Zugang zur eigenen Essenz zu kennen und immer wieder tiefer in sie einzutauchen, ist etwas anderes, als von ihr bei einer netten Yoga-Session zu reden. Wir leben seit der Zeit der Aufklärung in einer stark säkular geprägten Kultur. Es zählt, was messbar und berührbar ist. Die Seele ist das nicht, der Körper schon. Ich sage damit nicht, es gibt die Seele. Das musst du für dich selbst herausfinden. Ich möchte dich jedoch einladen, einmal gründlich zu überlegen, was es für Konsequenzen hat, wenn wir uns nur noch als ein Fleischklöpfchen definieren. Unser Körper hat Hunger und kann ohne Zweifel an Mangel sterben. Er kann krank werden, Schmerzen empfinden, altern und sterben. Ob er selbst ein Problem mit all diesen Phänomenen hat, wissen wir nicht. Wahrscheinlich würde er sie genauso instinktiv und gegenwärtig durchleben wie ein Tier. Jetzt ist jetzt. Doch was, wenn wir diesen Körper mit einem Geist paaren, der nicht weiß, wer er wirklich ist, sich deshalb ausschließlich mit dem Körper identifiziert und der nicht mehr nur hier in der Gegenwart ist, sondern in seiner Vorstellung in die Zukunft reisen kann? Dann haben wir den perfekten Nährboden für Mangelbewusstsein und die daraus resultierenden Ursünden des menschlichen Daseins. Wenn ich denke, nur mein Körper zu sein, empfinde ich Angst vor Schmerz, Verlust oder Tod. Wenn ich denke, nur mein Körper zu sein, empfinde ich Gier. Ich versuche, mein existenzielles Vakuum durch das Anhäufen und Konsumieren von Dingen zu füllen. Ich empfinde hin und wieder Stolz und Hochmut, wenn mein Fleischklöpfchen schneller läuft, mehr Dinge anhäuft, weniger wiegt als deines zum Beispiel. Ich empfinde hin und wieder Eifersucht und Neid, zum Beispiel wenn dein Fleischklöpfchen in einem größeren Pool badet als meines oder mit einem anderen Fleischklöpfchen kuschelt, was ich eigentlich als meinen Besitz ansehe. Erschwerend kommen der Leistungsduktus und die Individualisierung unserer Gesellschaft hinzu. Wir brauchen nach meiner Erfahrung ein Grundlevel an Sicherheit und Entspannung, um den richtigen Fragen tief genug lauschen zu können. Vielen Menschen fehlt jedoch der Rückhalt einer Gemeinschaft, die uns erlaubt, auch einmal loslassen zu können. Ich bin meiner Frau zum Beispiel unendlich dankbar, dass sie mich vor ca. 12 Jahren aktiv darin unterstützte, mich meiner Existenzangst radikal zu stellen. Wir waren damals nach Baden-Baden umgezogen und hatten dafür ein großes Netzwerk aufgegeben. Hier im Süden Deutschland kannte uns niemand. Die Seminare liefen nicht mehr. Das Geld ging zur Neige und ich fiel auch noch in eine starke Sinnkrise. Ich war einfach von dem, was ich tat, nicht mehr überzeugt. Und es war kein wahrer, frischer, neuer Impuls in Sicht. Alles, was ich damals begann, fühlte sich leer und angstgetrieben an. Und diese Zeit zog sich über Monate hin. Es war schrecklich. Ich pendelte zwischen Frust, Angst und Leere. Eines Morgens saßen wir gemeinsam am Frühstückstisch und erforschten mein Problem genauer. Und dabei brach eine schmerzhafte Wunde auf. Ich erkannte, dass ich in meinem Leben sehr, sehr viel nicht aus Freude und Freiheit heraus entwickelt hatte, sondern aus Angst. Der Angst, was passieren würde, wenn ich mich nicht mehr anstrenge. Der Angst, nicht genug zu sein, wenn ich nicht performe. Ich hatte bis dahin bewusst und unbewusst zum großen Teil Erwartungen erfüllt. Aus dem Gefühl heraus, mir meinen Platz und meinen Wert verdienen zu müssen. Vielleicht kennst du das. Doch an diesem Morgen wurde mir meine ambivalente Beziehung der Existenz gegenüber bewusst. Ich misstraute dem Leben und sehnte mich gleichzeitig so sehr danach, die Erfahrung zu machen, dass es mich trägt, wenn ich einfach bin, wie ich bin. Ich hatte viel zu lange von außen nach innen gelebt und jetzt war ich müde und leer. Ich erklärte Andrea, dass ich am liebsten alle Projekte beenden und mich ins Bett legen würde, um erst wieder aufzustehen, wenn ich einen authentischen Impuls dafür aus mir rausspüre. Sie fragte mich, was mich davon abhält, und ich sagte ihr, es ist der Druck, unsere Familie zu versorgen und am Ende des Monats die Miete zahlen zu können. Für ihre Antwort bin ich ihr heute noch sehr dankbar. Sie sagte, weißt du, Schatz, wenn du nicht da wärst, würden Leona, unsere Tochter, und ich auch ohne dich zurechtkommen. So wie du jetzt gerade drauf bist, nutzt du uns gar nichts. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich übernehme volle Verantwortung für unseren materiellen Unterhalt. Du legst dich ins Bett und wartest, bis Gott dich wieder von der Wäscheleine holt. Gesagt, getan. Ich legte mich hin und ich ließ los. So tief wie vielleicht noch nie in meinem Leben. Es war eine solche Erleichterung, mir zum ersten Mal bewusst die Freiheit zu nehmen, auf einen wahrhaftigen, authentischen Impuls des Lebens, von innen nach außen warten zu dürfen.